Liebe jungen Zuhörer, willkommen zu unserer beliebten Bastelstunde. Heute bauen wir uns etwas, was in jede richtige Ritterburg gehört. Eine Falltür. Mein Kollege hat hier schon einmal das nötige Werkzeug und Material bereitgelegt. So, da haben wir eine Säge, Raspel, Schleifpapier, Leim, Hammer und Nägel, eine Lastwagenplane, Bügeleisen. Moment mal, wir bauen hier keine Falltür, sondern eine Falltür mit F. Blöd, Mann. Also weg mit der Plane und dem Bügeleisen. Ein paar Scharniere noch. So, jetzt brauchen wir noch einen hölzernen Fußboden. Am besten den zwischen dem Audienzsaal und dem Burgverlies. Ich zeige das jetzt mal am Studiofußboden, der ist auch aus Holz. Wir sägen zunächst mal ganz großzügig die entsprechende Stelle im Fußboden aus. So etwa 2 mal 2 Meter. Und wenn ihr einmal rund seid mit Sägen, dann passt auf, dass euch das Stück Fußboden nicht in den Keller fällt.